Zum 100. Geburtstag des Komponisten Kim Won-kyun fand am 26. Januar im Großtheater Ostpyongyang ein Gedenkkonzert statt. Die Mitarbeiter, Kunstschaffenden, Künstler, Journalisten und Redakteure der Bereiche Literatur und Kunst und Presse- und Nachrichtenwesen, die Lehrer, Studenten und Schüler der Institutionen für künstlerische Bildung und die Hinterbliebenen von Kim Won-kyun sahen sich das Konzert an. Die Diplomaten verschiedener Länder, die Vertreter der internationalen Organisationen und die ausländischen Militärattachés in der DVRK und ihre Frauen, die weiteren ausländischen Gäste und die in der sozialistischen Heimat weilenden Auslandskoreaner waren dazu eingeladen. Beim Konzert, das mit dem unvergänglichen revolutionären Preislied Lied auf General Kim Il-sung eingeleitet wurde, wurden bunte Musikstücke auf die Bühne gebracht, darunter die vom Künstler des Volkes Kim Won-kyun, der mit seinen revolutionären Meisterwerken die Partei der Arbeit Koreas treu unterstützt hatte.